Dies sind unsere aktuellen Themen. Dachabdeckung illegal entsorgt, Weserradweg als App verfügbar und TKW greift weiter oben an. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Ryan Dykes. Guten Morgen. Morgen findet eine öffentliche Sitzung des Ortsrates Loccum statt. Beginn ist um 19 Uhr im Hotel Rode, Marktstraße 22 in Rehburg-Loccum. Auf der Tagesordnung steht unter anderem der Bebauungsplan des Gewerbegebietes Kaserne in Loccum. Eine Einwohnerfragestunde wird ebenfalls stattfinden. Der Weserradweg ist nun als App für Smartphones verfügbar. Fahrradfahrer können ab sofort mobil auf Kartenmaterial und zahlreiche Informationen rund um den beliebten Radweg zugreifen. Auch Missstände der Strecke können sofort mitgeteilt werden. Ein wichtiger Schritt in die Zukunft, betont Mittelweser Touristik-Geschäftsführer Martin Fahrland. Wir sehen es ja an den Gästen, die sind mittlerweile mit ihrem Smartphone unterwegs und da ist so eine App natürlich ein schöner Begleiter. Man findet dort Kartenmaterial für die einzelnen Etappen, Informationen zu den Sehenswürdigkeiten, den Regionen, den Orten, Übernachtungsgastronomiebetriebe und Ausflugstipps wurden integriert. Man kann sich die Daten auch offline denn auf dem Smartphone speichern, sodass eine durchgehende Verbindung zum mobilen Internet nicht unbedingt immer erforderlich ist. Am Samstagvormittag gegen 11 Uhr entdeckte ein Spaziergänger auf einem Waldweg nahe des Uhlenbergs in Lese Platten, Dachrinnen und Kunststofffallrohre. Augenscheinlich handelt es sich um die Dachabdeckung einer kleineren Scheune oder eines Unterstandes, die unsachgemäß entsorgt wurde. Die Tatzeit lässt sich auf Freitagmittag bis Samstagvormittag festlegen. Die Polizei Stolzenau hofft nun auf mögliche Zeugen. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Die Basketballer des TKW Nienburg greifen weiterhin oben an. Mit einem 97-92 Sieg in der Verlängerung bezwang das Team um Andreas Rabe die Spielgemeinschaft Garbsen-Bad Münder. Rabe sah dabei eine starke Teamleistung seiner Mannschaft. Es war umkämpft, es war heiß, es war bitter, es war Blut, Schweiß und Tränen. Die haben sich enorm verstärkt. Die haben mit Sebastian Klemm einen ehemaligen Zweitligaspieler dazu bekommen. Der hat natürlich auch eingeschlagen dementsprechend. Und das Spiel war dementsprechend eng. Also wir haben es über die Teamleistung dennoch gut gemeistert. In der Tabelle der Basketballbezirksliga steht der TKW somit aktuell auf Platz 2. Weiter geht es dann am 27. Februar auswärts in Ahlem. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.